Die Gasprinzessin und der Schokoladenkönig. Der zyprische Mittelsmann kommt gleich zur Sache. Er wolle mal wieder eine Offshore-Firma gründen bei Mossack Fonseca, schreibt er in einer Mail vom Anfang August 2014. Die Briefkastenfirma solle Prime Asset Partners Limited heißen und auf den britischen Jungferninseln angesiedelt sein. So weit, so klar. Es gibt da nur eine kleine Besonderheit. Der Kunde und künftige Anteilseigner, schreibt der Mittelsmann, sei eine Person, die in die Politik involviert ist. Die Firma werde aber nichts mit seinen politischen Aktivitäten zu tun haben. Eine äußerst dezente Untertreibung. Der Kunde des zyprischen Vermittlers heißt Petro Poroschenko, der amtierende Präsident der Ukraine, einem Land im Krieg. Poroschenko, die Nummer 55 auf unserer weiter wachsenden Liste der Spuren zu Staatschefs, ist einer der reichsten Männer des Landes. Je nach Liste rangiert er mit seinem Vermögen auf Platz 6, 7 oder 8. Er hat sein Vermögen mit Schokolade gemacht und ist mit seinen Pralinen Marktführer in Osteuropa. Deswegen nennen sie ihn den Schokoladenkönig. Zu seinem Imperium gehören diverse Medien, Auto- und Saatgutfirmen sowie eine Werft. Poroschenko gilt als willensstark und pragmatisch. Poroschenko engagierte sich schon Ende der 90er Jahre in der Politik, als Leonid Kutschma noch Präsident war. Er gehört zu den Gründern der Partei der Regionen, die später unter Viktor Janukowitsch zum Sammelbecken jener wurde, die das Land und seine Staatsfirmen zum eigenen Vorteil nachgerade ausraubten. 2004 jedoch stellte sich Poroschenko auf die Seite der Orangen Revolution. Als Hunderttausende Ukrainer nach den Präsidentschaftswahlen auf die Straße gingen und gegen den manipulierten Wahlsieg von Janukowitsch protestierten, war es Poroschenkos Fernsehsender, der als einziger über die Demonstrationen berichtete. Am Ende setzten sich die Demonstranten durch, es kam zu einer Wiederholung der Stichwahl, diesmal gewann der durch einen Giftanschlag gezeichnete Viktor Juschtschenko. Er wurde Präsident, Julia Timoschenko wurde Ministerpräsidentin und Schokoladenkönig Petro Poroschenko wurde Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, später sogar Außen- und Wirtschaftsminister. Eine Forderung der Demonstranten auf dem Maidan war, dass die 100 reichsten Ukrainer aus der Politik verschwinden. Sie richtete sich gegen die Elite des 48 Millionen Einwohnerlandes, gegen Leute wie Julia Timoschenko oder Petro Poroschenko. Eine Elite, die unermesslich reich ist, während nach Angaben der Vereinten Nationen 80% der Ukrainer unter der Armutsgrenze leben. Es war eine der Forderungen, die ungehört verhalten. Petro Poroschenko stellte sich 2014 als Präsident zur Wahl und gewann, unter anderem gegen Julia Timoschenko. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass der Oligarch, der von sich behauptet, kein Oligarch zu sein, im Wahlkampf versprochen hatte, seine Firmen zu verkaufen. Als Präsident der Ukraine will ich mich ausschließlich um das Wohl des Landes kümmern und das ist alles, was ich tun will, sagte er. Große Worte, daran gehalten hat er sich nicht. Poroschenko ist sogar noch reicher geworden in den vergangenen Jahren, während andere Oligarchen in der Ukraine durch die Krise massive Vermögensverluste erlitten. Warum er mehr Glück hatte? Womöglich auch, weil sich Poroschenko im Sommer 2014 intensiv um sein Vermögen kümmerte, außerhalb der Ukraine, verdeckt. Anstatt sich tatsächlich aus der Wirtschaft zu verabschieden, gründet Poroschenko nämlich über jenen zyprischen Vermittler nur 2 Monate nach seinem Wahlsieg die Firma Prime Asset Partners Limited auf den britischen Jungferninseln. Später präzisiert Poroschenkos Vermittler den Firmenzweck als Holding für zyprische und ukrainische Firmen der Roschen-Gruppe, einen der größten europäischen Hersteller von Süßigkeiten. Das Imperium des Schokoladenkönigs, das alles geschieht fern von den Augen der Öffentlichkeit. Das sollte offenbar auch so bleiben. In den E-Mails ist nachzulesen, dass die Kommunikation mit Mossack Fonseca über ein gesichertes E-Mail-System erfolgen sollte. Womöglich wollte Poroschenko seine Firmen in dieser Offshore-Holding zusammenfassen, um sie besser verkaufen zu können. Womöglich wollte er aber auch einfach nur verschleiern, dass er seine Wahlversprechen nicht gehalten hat. Anmerkung: Tatsächlich hat sein Berater zwischenzeitlich verlauten lassen, die Preise seien zu schlecht, der Präsident wolle sein Vermögen ja nicht verschleudern. Deswegen habe er noch nicht verkauft. Auf Anfrage erklärte die Pressestelle des Präsidenten, Prime Assets Partners Limited sei Teil des Prozesses, Petro Poroschenkos Vermögen in einen Trust zu überführen. Poroschenko habe längst alle Informationen bezüglich seines Vermögens, seiner Ausgaben und seines Einkommens offengelegt. Was für die ukrainische Bevölkerung ohnehin viel wichtiger sein könnte als die Frage, ob Poroschenko überhaupt verkaufen wollte oder nicht, ist die Frage der Moral. Denn der ukrainische Präsident lässt seine Briefkastenfirma nun mal ausgerechnet im August 2014 gründen. Damals ist der Ukraine-Konflikt auf seinem Höhepunkt. Just in diesen Tagen, vom 10. August bis zum 2. September, tobt im Südosten des Landes die Schlacht von Loweisk. Tagelang sitzen etwa 7000 Soldaten, vor allem Mitglieder von ukrainischen freiwilligen Bataillonen, in der 15.000 Einwohnerstadt fest, während pro-russische Truppen, unterstützt von russischen Kräften und Panzern, die Stadt einkesselten. Vergeblich rufen die Eingekesselten um Hilfe. Die Armee, deren Oberbefehlshaber Poroschenko ist, schickt keinen Nachschub. Nach Tagen heftiger Gefechte schließen beide Seiten ein Waffenstillstandsabkommen. Die ukrainischen Einheiten sollen die umzingelte Stadt unbeschadet verlassen dürfen, sofern sie ihre Waffen zurücklassen. Als die ukrainischen Soldaten abziehen, werden sie plötzlich von Panzern und Mörsern beschossen. Bis zu 1000 Soldaten sollen dabei getötet worden sein. Die ukrainische Regierung spricht von einem Massaker. Und was macht Präsident Poroschenko, der doch versprochen hat, sich ausschließlich um das Wohl des Landes zu kümmern in dieser Zeit? Er lässt eine Briefkastenfirma registrieren. Während ukrainische Soldaten sterben und die Welt auf den Konflikt sieht, besprechen Mossack von Secker und Poroschenkos Vermittler die Einzelheiten der Holding. Poroschenko sucht seine Stromrechnung heraus und lässt sie beglaubigen. Sein Pass wird beglaubigt, eine Direktorin ausgesucht. Erst einen Tag, bevor die Schlacht von Loweisk am 2. September 2014 zu Ende geht, sind alle wichtigen Formalitäten erledigt. Die Prognose, dass Poroschenkos Offshore-Geschäfte in der Ukraine Schlagzeilen machen werden, ist nicht sonderlich gewagt. Das Land hatte eine Ausnahmestellung im Projekt Prometheus. Aus kaum einer anderen Nation finden wir derart viele hochrangige Politiker wie aus der von Korruption und Misswirtschaft gebeutelten Ukraine. Außer dem aktuellen Premierminister Poroschenko haben wir Spuren zu zwei ehemaligen Premiers gefunden. Pavel Lazarenko sehen wir direkt als Eigentümer einer Offshore-Firma. Julia Timoschenko ist indirekt involviert über eine Firma, mit der sie zu tun gehabt haben soll. Lazarenko war derjenige, der im April 2005 ein Fax an Mosfon geschrieben und behauptet hatte, er habe erst wenige Wochen zuvor davon erfahren, dass ihm eine gewisse Gateway Marketing Incorporated gehöre, eine Briefkastenfirma, die Mossack von Secker gegründet habe. Außerdem finden wir noch den Bürgermeister von Odessa, Gennady Truchanow, als Shareholder einer auf den Jungferninseln registrierten Firma. Dazu den Sohn von Ex-Ministerpräsident Mykola Asarow und die Familie eines früheren Abgeordneten, einem zeitweise sowohl von der Schweiz wie der EU sanktionierten Helfer des gestürzten Ex-Präsidenten Janukowitsch. Anmerkung: Gennady Truchanow antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage, ebenso wenig der Sohn von Mykola Asarow. Ein aktueller Staatschef und zwei ehemalige Staatschefs aus ein und demselben Land? Wieder zögern wir kurz. Muss das nicht sofort in die Zeitung? Wenig später sitzen wir vor den Massen von Dokumenten zu unseren Ukraine-Treffern und fragen uns vielmehr, bekommen wir das alles recherchiert bis zum Frühjahr, zum angepeilten Erscheinungsdatum, das wir auf dem Treffen in München festgelegt haben? Seit Wochen reißt es uns in diese beiden entgegengesetzten Richtungen. Wir können es kaum erwarten, dass endlich alles veröffentlicht wird. Und gleichzeitig bräuchten wir dringend mehr Zeit, viel mehr Zeit. Es ist so viel zu recherchieren, so viel zu schreiben. So viele lose Enden, so viele ungeklärte Fragen, so viele Themen sind noch übrig, in die man richtig tief eintauchen sollte, müsste, wollte. Aber es gibt nur eine Lösung. Geduld. Wir wissen ja noch nicht einmal genau, wie lange unsere Geduld noch halten muss. Seit wir mit den internationalen Partnern entschieden haben, alles gemeinsam im Frühjahr 2016 zu veröffentlichen, sind Dutzende starker Geschichten dazugekommen und damit noch mehr Arbeit als erwartet. Außerdem hängen wir in allen technischen Bereichen unseren Deadlines hinterher. Unsere lokal in München gespeicherten Daten sind längst nicht alle durch die Texterkennung gegangen, obwohl jede Woche gut 100.000 bearbeitet werden. Das Update, das wir nach Lillehammer von der Quelle bekommen haben, ist noch nicht einmal indexiert. Immerhin ist inzwischen geklärt, wie das neue Projekt heißen soll. Eine Frage, die nach dem München-Treffen noch offen war. Der Name wird lauten Panama Papers. Der Hashtag auf Twitter, Hashtag Panama Papers. Es war ein Vorschlag von ICIJ-Chef Gerard Ryle, eine Anlehnung an die Pentagon Papers, jene geheimen Papiere des US-Verteidigungsministeriums, die die New York Times 1971 veröffentlicht hat. Die Pentagon Papers beweisen, dass die US-Präsidenten Harry S. Truman und Richard Nixon in Bezug auf den Vietnamkonflikt gelogen hatten. Die Amerikaner erfuhren durch die Enthüllung der Zeitung, dass der Vietnamkrieg entgegen der Behauptungen von Nixon und Truman schon lange geplant war. Das, was sie immer als Ziel für den Krieg genannt hatten, die Demokratie in Südvietnam zu retten, entpuppte sich als Vorwand. Eine der vielen Absurditäten dieses Projekts ist, dass auch einer derjenigen in den Daten ist, die mutmaßlich in die Watergate-Affäre verwickelt waren. Gilbert Straub soll laut einem Zeugen die $50.000 überbracht haben, mit denen das Schweigen der Watergate-Einbrecher erkauft werden sollte. Und ausgerechnet mit der panamaischen Firma dieses Straub machte Mosfon den Unterlagen zufolge in den 80er Jahren Geschäfte. Pentagon Papers, Panama Papers. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber gut. Oder haben wir längst jeden halbwegs objektiven Blick auf unser Monsterprojekt verloren? Es ist jedenfalls dabei, uns aufzufressen. Der Online-Auftritt, das Logo, die Bildsprache, die ersten Grafiken, die achtseitige Sonderveröffentlichung in der Print-SZ am ersten und zweiten Tag unserer Publikation, der Ablauf der anschließenden Serie. Wir stellen unser Projekt anderen Ressorts in der Süddeutschen Zeitung vor. Wir haben regelmäßige Treffen mit der Rechtsabteilung, transatlantische Telefonkonferenzen mit dem ICIJ und Besprechungen mit den Kollegen aus dem Ausland. Und dann kommt noch unsere eigentliche Arbeit dazu, also unsere Fälle zu recherchieren, die vielen tausend Treffer auf unseren Suchlisten nach Relevanz durchzugehen, Dokumente zu prüfen, Interviews abzusprechen, im internationalen Forum zu posten und dort die neuen Fälle durchzulesen. Wir sind jeden einzelnen Tag froh darüber, dass das deutsche Team nicht nur aus uns bei der SZ besteht, sondern auch aus den Kollegen von NDR und WDR. Und dann ist da noch dieses Buch. Unsere augenblickliche Arbeitsteilung sieht so aus. Einer fängt abends an zu schreiben, wenn die Kinder im Bett sind. Der andere steht um 4 Uhr auf und macht weiter, bis um 7:15 jemand aus dem Kinderzimmer angetapst kommt. Auf Dauer halten wir das nicht durch, das ist uns klar. Aber das Ende ist inzwischen schon absehbar, also ordnen wir unser Leben die nächste Zeit diesem Datenberg unter. Und natürlich ist das Projekt gleichzeitig noch immer ein riesiges Geschenk. Als wir uns nochmal die Hintergründe von Pavel Lazarenkos seltsamer Firma ansehen, von der er angeblich jahrelang nichts wusste, fällt uns auf, dass das nicht seine einzige Offshore-Firma war. Wir sehen ihn auch im Zusammenhang mit einer Firma namens Bainfield, an der er Anteile hatte. Die interessanteste Firma Lazarenkos aber ist eine Bassington Ltd. Und in diese Firma war angeblich auch Julia Timoschenko verwickelt und gleichzeitig in einen riesigen Fall von angeblicher Korruption und Untreue. Julia Timoschenkos Aufstieg beginnt in der südöstlichen Ukraine in Dniepropetrovsk offenbar eine Art Biotop für politische Führer. Aus der Stadt stammen der frühere sowjetische Staatschef Leonid Brezhnev, der frühere ukrainische Premier und Präsident Leonid Kutschma und auch Pavel Lazarenko. Der Volksmund spricht, und das nicht nur wegen der Ballung der Großpolitiker, von der Dniepropetrovsker Mafia. In der Stadt mit dem für uns eigentlich unaussprechlichen Namen legt Timoschenko den Grundstein für ihren späteren Reichtum, als das Ende des real existierenden Sozialismus bereits zum Greifen nahe ist. In einer Videothek verleiht sie Raubkopien amerikanischer Filme, Rambo, Pretty Woman, aber angeblich auch pornografische Werke. Schon bald hat Timoschenko damit angeblich ihre erste Million verdient. Als die Sowjetunion endgültig zusammenbricht, steigt Timoschenko laut Spiegel besessen von Geld und Macht ins Ölgeschäft ein, und 1995 wird sie die Chefin des Konzerns Vereinigtes Energiesystem der Ukraine. Die junge Frau, die in einem Plattenbau aufgewachsen ist, macht ein Vermögen. Ende 1996 kontrolliert sie bereits einen großen Teil der ukrainischen Volkswirtschaft. Für dasselbe Geschäftsjahr zahlt ihr Gaskonsortium nur 11.000 Dollar Steuern, wie das Wall Street Journal schrieb. Ein Sprecher Julia Timoschenkos erklärte auf Anfrage, dies sei unwahr und durch keinerlei Beweis belegt. Damals gerät Julia Timoschenko wiederholt ins Zwielicht. 1995 etwa wird sie mit einer großen Menge Bargeld am Flughafen Saporischschja aufgehalten. Sie muss mehrere Tage im Gefängnis verbringen, bevor sie wieder auf freien Fuß kommt. 2001 wird sie wegen Gasschmuggels und Steuerhinterziehung 42 Tage inhaftiert. Sie wird verdächtigt, während ihrer Zeit als Chefin des Vereinigten Energiesystems der Ukraine bei Gasimporten aus Russland betrogen zu haben. Es kommt aber nie zum Prozess. Timoschenkos Sprecher teilte in diesem Zusammenhang mit, die Regierungen von Leonid Kutschma und Viktor Janukowitsch hätten versucht, Julia Timoschenko politisch und physisch zu vernichten. Zu diesem Zweck hätten ukrainische Strafverfolgungsbehörden falsche Strafverfahren fabriziert, deren Ziel politische Diskreditierung von Julia Timoschenko und ihre physische Isolation durch rechtswidrige Festnahmen und Inhaftierungen war. Zu dieser Zeit ist die Mossack-Fonseca-Firma Bessington Limited, in die Timoschenko laut Fahndern gemeinsam mit ihrem Mentor Pavel Lazarenko involviert gewesen sein soll, längst aktiv. Lazarenko hat seine beste politische Zeit da bereits hinter sich. Er war von 1996 bis 1997 Ministerpräsident der Ukraine, bevor er umweht von Korruptionsgerüchten schließlich zurücktrat. Er wird 1998 bei der Einreise in die Schweiz festgenommen, der Vorwurf Geldwäsche. Außerdem soll er als Ministerpräsident etliche Millionen Dollar an Staatsgeld veruntreut haben. Gegen Kaution kommt er auf freien Fuß und verlässt fluchtartig das Land, um nur ein Jahr später bei der Einreise in die USA festgenommen zu werden. Er muss vor ein Schwurgericht in San Francisco. In der Anklageschrift heißt es, Lazarenko habe zusammen mit mehreren Komplizen hunderte Millionen Dollar durch Betrug, Erpressung, Bestechung und Unterschlagung auf die Seite geschafft. Als nicht angeklagte Komplizin wurde von den US-Ermittlern namentlich genannt Julia Timoschenko. Ihrem politischen Erfolg tut das keinen Abbruch. Die Haare blondiert und zu einem strengen Haarkranz geflochten, wird sie 2004 erst zur Heldin der Orangen Revolution, zur Jeanne d'Arc der Ukraine und dann zur Ministerpräsidentin. Einmal von Januar bis September 2005 und ein zweites Mal von Dezember 2007 bis März 2010. Pavel Lazarenko sitzt in einem US-Gefängnis, während Julia Timoschenko die Ukraine regiert. 2004 wird er wegen Geldwäsche und Betrugs rechtskräftig schuldig gesprochen. Er soll 114 Millionen Dollar, die aus Korruptionsgeschäften stammen, in die USA geschleust haben. Im Urteil wird Timoschenko nicht erwähnt. Zu ihrer möglichen Beteiligung an schmutzigen Geschäften ist einiges in einem anderen, seit 2011 in den USA geführten Gerichtsverfahren festgehalten worden und zugleich über die Rolle der Bassington Limited, jener Firma, die 1996 von Mossack Fonseca gegründet worden war. Eine Firma aus Massachusetts hatte die Bassington vor dem zuständigen Distriktgericht 2011 verklagt, weil die Briefkastenfirma ihr aus einem früheren Geschäft mit einer Firma von Julia Timoschenko noch 18 Millionen Dollar schulde. In der Klage heißt es, dass jene Bassington die Mutterfirma von Timoschenkos Vereinigten Energiesystemen der Ukraine sei. Über die Bassington habe Timoschenko Lazarenko bestochen. Sie habe ihm die Hälfte der Einnahmen aus illegalen Geschäften als Kickback gezahlt. Die Bassington sei ein zentrales Element gewesen, um Vermögen der Timoschenko-Firma zu verschleiern und um die Schmiergelder an Lazarenko zu verstecken. Am Ende urteilte das Distriktgericht, dass Bassington dem Kläger 18,3 Millionen Dollar schulde. Auf den Schmiergeldvorwurf ging das Gericht in seiner Entscheidung nicht weiter ein. Ein Strafverteidiger Julia Timoschenkos erklärte auf Anfrage, Julia Timoschenko und die Vereinigten Energiesysteme der Ukraine hätten nie irgendwelche Beziehungen zur Firma Bassington Limited gehabt. Außerdem hätten weder Frau Timoschenko noch die mit ihr verbundenen Unternehmen irgendwelche illegalen Gelder an Pavel Lazarenko bzw. an die mit ihm verbundenen Unternehmen überwiesen. Damit sind wir mittendrin im Propagandakampf um die Deutungshoheit über Julia Timoschenko. Kaum ein Politiker polarisiert mehr als sie, die hier als der ukrainische Engel und dort als die kriminelle Oligarchin gilt. Nachdem sie 2010 bei den Präsidentschaftswahlen gegen Janukowitsch verlor, wurde sie des Amtsmissbrauchs angeklagt. Wieder ging es um Geschäfte mit Gas. Sie habe 2009 als ukrainische Ministerpräsidentin einen Gasvertrag mit Putin ausgehandelt, der dem Land schweren wirtschaftlichen Schaden zugefügt habe, stellte ein Gericht in Kiew fest und verurteilte sie zu 7 Jahren Haft. Ihre Gegner feierten das Urteil als späte Gerechtigkeit. Ihre Anhänger sehen darin den Racheakt eines Unrechtsregimes. Von außen ist der Propagandaanteil der Geschichten beider Seiten kaum zu beurteilen. Eindeutig scheint aber, dass die Ukraine ein massives Problem mit ihrem politischen Personal hat. Ein Problem, das sich längst nicht nur, aber auch in der Kundenkartei Mossack Fonsecas niederschlägt. Bei Mossack Fonseca weiß man übrigens, dass der aktuelle Präsident der Ukraine Kunde ist. Der Mittelsmann aus Zypern schrieb ja, sein Kunde sei in Politik involviert, und bei der standardmäßigen Überprüfung stellten die MOSFON-Leute fest, sie haben den Präsidenten der Ukraine als Kunden. Ordnungsgemäß lassen sie sich erklären, wofür er das Unternehmen braucht. Außerdem fordern die MOSFON-Berater von Poroschenkos Mittelsmann mehr Nachweise zur Herkunft der Gelder an und etliche andere Dokumente. Sie bekommen schließlich unter anderem eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung für Poroschenko ausgestellt von der ukrainischen International Invest Bank. Darin heißt es, Poroschenko habe sein Konto stets ordnungsgemäß zu unserer Zufriedenheit geführt. Ein genauerer Blick auf dieses Dokument und seine Hintergründe ergibt, Petro Poroschenko ist Miteigentümer der International Invest Bank. Seine eigene Bank hat ihm also seine Unbedenklichkeit bestätigt.